Ein Thema, welches ich in meinen Videos immer und immer wieder anführe, ist das kritische Denken. Also der Ausrichtung des eigenen Denkens an den Kriterien der wissenschaftlichen Methode. Eine wichtige Säule der wissenschaftlichen Methode ist die Recherche und Überprüfung von Informationen. Doch wie kann eine Recherche nach wissenschaftlichen Kriterien aussehen und welche Möglichkeiten bieten sich auch dem Nichtwissenschaftler bzw. Laien, eine Informationsprüfung nach diesen Kriterien vorzunehmen? Regelmäßig wird in den Artikeln von Online-Magazinen, Blogs oder Videos auf Plattformen wie YouTube Bezug auf wissenschaftliche Studien genommen. Sei es, um über die Studie selbst und ihre vermeintlich bahnbrechenden, weltverändernden Ergebnisse zu berichten oder um die eigene Meinung und ihre zugrunde liegenden Argumente zu stützen. Doch wie lässt sich als Zuschauer oder Leser eine adäquate Beurteilung der vorgebrachten Aussagen durchführen? Zu Beginn jeder Einschätzung einer Aussage steht die Augenscheinvalidität. Erscheinen die vorgebrachten Behauptungen, Konklusionen und Belege plausibel? Wichtig hierbei ist, die Augenscheinvalidität selbst sagt nichts über die tatsächliche Validität einer Aussage aus. Fehleinschätzungen, vor allem von kausalen Zusammenhängen, sind kein seltenes Vorkommnis und natürlicher Bestandteil menschlicher Denkprozesse. Sind die Aussagen in einem Artikel dem Anschein nach jedoch nicht plausibel, so ist eine genauere Überprüfung der vorgebrachten Informationen notwendig. Auch wenn sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass einem selbst ein Fehler unterlaufen ist und die Aussagen trotz allem plausibel sind, so ist diese falsch negative Einschätzung deutlich besser als eine falsch positive Einschätzung und der daraus folgenden Übernahme falscher Informationen in das eigene Denken. Ein gesunder Skeptizismus ist also in jedem Fall angebracht. Jedoch unabhängig davon, ob die vorgebrachten Aussagen dem Anschein nach valide sind, ist ein wichtiger Überprüfungsschritt immer vorzunehmen. Ist die Studie, auf die sich bezogen wird, mit einer korrekten Quellenangabe versehen? Eine korrekte Quellenangabe beinhaltet im Minimum den Titel der Studie, den Namen des Erstautors und das Jahr der Veröffentlichung. Mit diesen Informationen lässt sich in der Regel über eine Google-Suche oder andere spezielle Suchmaschinen, zu denen ich später noch kommen werde, der Originaltext der behandelten Studie auffinden. Im Optimalfall werden neben Titel, Autoren und Veröffentlichungsjahr auch noch das Wissenschaftsjournal genannt, in welchem die Studie veröffentlicht wurde, das Institut oder die Universität angeführt, zu welcher die Autoren zugehörig sind und welche finanzielle Förderung hinter der wissenschaftlichen Arbeit steht. Alle diese Informationen können jedoch auch vernachlässigt werden, wenn der Originaltext der Studie im Artikel korrekt verlinkt wird. Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take a spin, now you're in with a techno set, you're going surfing on the internet. Man sollte der Meinung sein, dass die Funktionalität des Hyperlinks oder auch elektronischer Verweis genannt, nach seiner ungefähr 5 Dekaden langen Existenz inzwischen von der deutlichen Mehrheit der Internetnutzer verstanden worden ist. Leider scheint das Memo darüber bei so manchen noch nicht angekommen zu sein und daher finden wir auch im Jahr 2017 noch immer Artikel, Blogposts und Videos, in denen keine direkte Verlinkung zur angeführten Quelle vorgenommen wird. Ja, ich weiß. Es kostet 5 Sekunden mehr an Arbeitszeit, den jeweiligen Link aus dem Browser in den eigenen Artikel zu kopieren und es erfordert ein klein wenig mehr an Organisationsfähigkeit, wenn man sich nicht nur auf eine Quelle bezieht. Aber ich glaube, dass wir uns alle darüber einig sein können, dass es ein zumutbares Maß an Mehrarbeit darstellt. Die Aussagen, Argumente und Schlussfolgerungen im Artikel sind plausibel und die Quellen und Belege sind korrekt angegeben. Wunderbar. An dieser Stelle kann jetzt der erste Aufmerksamkeitsfilter ansetzen. Man kann diesen Artikel und dessen Inhalte mit gutem Gewissen im eigenen Gedächtnis abspeichern. Natürlich gilt grundsätzlich, für eine angemessene Beurteilung eines Themenkomplexes sollten immer mehrere Nachrichtenquellen herangezogen werden. Jedoch muss jetzt nicht weiterhin jedes kleine Detail geprüft werden, um sich wirklich sicher zu sein, dass hier keine bewusste Manipulation vorgenommen oder Falschinformationen verbreitet wurden. In einer idealisierten Welt würde der gute Skeptiker jetzt natürlich trotzdem eine weitere und genauere Prüfung vornehmen und daran wäre auch nichts auszusetzen. Aber an dieser Stelle kann mit Respekt gegenüber dem eigenen Zeitkontingent und der eigenen Aufmerksamkeitsspanne ein persönlicher Schlussstrich gezogen werden. Es gibt jedoch noch 3 weitere Varianten, in denen ein Artikel vorkommen kann. 2 davon lassen sich relativ schnell abhandeln. Die Aussagen sind weder plausibel noch werden Belege vorgebracht. Ein solcher Artikel ist reine Zeitverschwendung und kann daher getrost ignoriert werden. Durch das Lesen eines solchen Artikels lässt sich maximal eine emotionale Beeinflussung des eigenen Denkens erreichen und darauf kann grundsätzlich verzichtet werden. You're not even a real journalism. That's right. Aber was ist, wenn die Aussagen plausibel erscheinen, diese jedoch nicht mit entsprechenden Quellen und Belegen gestützt werden? Oftmals fallen Kommentare oder Kolumnen unter dieses Schema. Der eigene skeptische Blick sollte beim Lesen solcher Kommentare, Artikel oder Meinungsjournalismus im Allgemeinen auf die höchste Stufe eingestellt sein. Grundsätzlich sollte keine der vorgebrachten Aussagen akzeptiert und in das eigene Denken übernommen werden, solange der Urheber dieser Aussagen keinen eindeutigen Nachweis für seine Argumentation anführt. Alternativ lässt sich dieser Arbeitsaufwand natürlich selbst aufbringen, indem man eigene Recherchen zum besprochenen Thema durchführt und die vorgebrachten Aussagen im Einzelnen überprüft. Im Zweifel sollte man einen solchen Artikel oder Kommentar jedoch als das betrachten, was er darstellt. Eine Meinung, nicht mehr und nicht weniger. Es lässt sich also einen Überblick über das Meinungsbild zu einem bestimmten Thema sammeln, vor allem dann, wenn man viele verschiedene Kommentare über besagtes Thema liest. Über die Validität der vorgebrachten Aussagen lässt sich jedoch kein Urteil fällen und somit bleibt der Informationsgewinn sehr gering. Bei einem knappen Zeitkontingent sollte also auch hier eher auf den Konsum solcher reinen Meinungsbilder verzichtet werden. Eine letzte Variante stellt der Fall dar, bei dem die vorgebrachten Aussagen nicht plausibel erscheinen, diese jedoch mit Belegen gestützt werden und der Artikel mit den korrekten Quellenangaben versehen ist. Dieser Fall erfordert die größte eigene mentale Überwindung und auch den größten eigenen Arbeitsaufwand, denn jetzt ist es für eine ausreichende Prüfung der Aussagen notwendig, sich die angegebenen oder verlinkten Primärquellen anzuschauen. Bei einer direkten Verlinkung ist das Auffinden der Primärquelle simpel. Ein Klick auf den Link sollte unmittelbar auf den Text der Quelle bzw. Studie führen. Sind jedoch die Metadaten der Quelle im Artikel aufgeführt, das heißt Titel, Autoren, Veröffentlichungsjahr und so weiter, dann muss eine Suchmaschine zu Hilfe genommen werden. Die einfachste und naheliegendste Möglichkeit ist eine Suche über Google oder direkt Google Scholar. Hier tragen wir die angegebenen Metadaten ein und finden in der Regel schnell den Originaltext. Ich möchte an dieser Stelle aber noch eine weitere spezielle Suchmaschine für wissenschaftliche Studien vorstellen. Die Webseite PubMed. Hierbei handelt es sich um eine Datenbank mit über 26 Millionen Einträgen von Studien aus vorrangig naturwissenschaftlichen Fachbereichen. Doch auch medizinische Fachgebiete und die Sozial- und Humanwissenschaften sind hier vertreten. Auf dieser Webseite geben wir, ähnlich wie bei Google, die Metadaten der jeweiligen Studie ein. Mit Titel, Autorennamen und Veröffentlichungsjahr finden wir schnell die gesuchte Studie und kommen dann auf das sogenannte Abstract, die Kurzzusammenfassung der Studie. Das Abstract gibt uns einen Überblick über die Hypothesen, die Methoden und die Ergebnisse der Studie und sollte daher immer gelesen werden. Nachdem sicher ist, dass es sich um die gesuchte Studie handelt, wird es nun Zeit, den Volltext der Studie zu lesen. Dazu findet sich auf der jeweiligen Seite unseres Suchergebnisses der Abschnitt Linkout More Resources, in dem wir ein oder mehrere Verlinkungen zur Veröffentlichung finden. Dieser führt uns in der Regel zum Wissenschaftsjournal, in welchem die Studie veröffentlicht wurde. Aber was ist das? Der Volltext befindet sich hinter einer Bezahlschranke. Ein großes Problem für unsere Recherche ist es, dass viele wissenschaftliche Studien nicht öffentlich zugänglich sind. Es gibt zwar einige Open Access Journals, deren Veröffentlichungen kostenlos einsehbar sind und deren Zahl kontinuierlich wächst. Dieser Umstand hilft jedoch nicht weiter, wenn die gesuchte Studie nicht frei verfügbar ist. An diesem Punkt existieren zwei unterschiedliche Wege für zwei unterschiedliche Gruppen. Jeder, der an einer deutschen Universität immatrikuliert ist, hat über das jeweilige Universitätsnetzwerk Zugriff auf die Abonnements, welche die Universität bei einer Vielzahl verschiedener Wissenschaftsjournale erworben hat. Dieser Zugang variiert natürlich von Universität zu Universität. Aber grundsätzlich sollte man als eingeschriebener Student Zugriff auf eine große Anzahl an Publikationen haben. Wichtig ist hierbei, dass man sich beim Aufruf der Webseiten im Intranet der Universität befindet. Dazu nutzt man entweder einen Computer innerhalb der Universität oder man verbindet sich mit seinem Privatcomputer per VPN-Client mit dem Intranet der Universität. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr auf den Seiten eures Hochschulrechenzentrums. Doch was ist mit denen, die nicht an einer Universität eingeschrieben sind und auch in Zukunft nicht planen, ein Studium zu beginnen? Natürlich besteht immer die Option, das geforderte Geld für die gesuchte Studie zu zahlen. Doch das dürfte für die meisten keine überzeugende Möglichkeit sein. Es gibt jedoch eine weitere Option, um dennoch Zugriff auf die gesuchten Studien zu erhalten. Leider handelt es sich hierbei um eine Webseite, die sich in einer rechtlichen Grauzone befindet und ich kann daher keine direkte Anleitung für deren Nutzen geben und möchte auch nicht dazu aufrufen, dass man diese Webseite nutzen sollte. Stattdessen lese ich euch, ganz ohne Hintergedanken, folgende Wikipedia-Seite vor. Sci-Hub ist eine Schattenbibliothek, die aus einem Internetarchiv mit etwa 60 Millionen wissenschaftlichen Artikeln besteht. Neue Artikel werden täglich hinzugefügt, nachdem sie durch Proxys abgerufen wurden, an welche die Verlage die Artikel ohne Bezahlschranke ausliefern. Zumeist aufgrund eines Zusammenspiels aus universitärer IP-Adresse, des Proxys und kostenpflichtigem Lizenzvertrag zur Nutzung innerhalb dieser Universität. Sci-Hub wird weltweit genutzt. Das Projekt wurde von Alexandra Albakian aus Kasachstan als Reaktion auf die hohen Preise wissenschaftlicher Artikel im Jahr 2011 gegründet. Sie propagiert mit Sci-Hub öffentlich den Guerilla Open Access. Für ihre Tätigkeit bei Sci-Hub wurde sie 2016 in den Nature's 10 der naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature gewählt. Ah, und was haben wir da rechts auf der Seite? Ein Link mit dem Namen sci-hub.ac. Sehr interessant. Nachdem wir nun besprochen haben, welche praktischen und theoretischen Zugriffsmöglichkeiten es gibt, um auf den Volltext unserer gesuchten Studie zu gelangen, möchte ich nun zum Abschluss noch ein paar Worte zum effektiven Lesen einer wissenschaftlichen Studie verlieren. Ein offensichtlicher Punkt, den ich hier trotzdem der Vollständigkeit halber erwähnen muss, ist, dass die deutliche Mehrheit der wissenschaftlichen Studien in englischer Sprache verfasst ist. Gute Englischkenntnisse sind also eine Grundvoraussetzung für das Lesen dieser Studien. Vor allem naturwissenschaftliche bzw. empirische Studien sind sehr ähnlich aufgebaut und verfolgen eine klare Struktur. Der Text ist gegliedert in vier Abschnitte: Einleitung oder Introduction, Methoden oder Methods, Ergebnisse oder Results und Diskussion oder Discussion. Die Einleitung vermittelt die theoretischen Grundlagen und aufgestellten Hypothesen der jeweiligen Studie, während der Abschnitt Methoden genau das vermittelt, was sein Name vermuten lässt. Hier führen die Autoren im Detail die von ihnen verwendeten Methoden und Verfahren auf. Im Abschnitt Ergebnisse werden die erhobenen Daten beschrieben und grafisch, zum Beispiel mit Hilfe von Diagrammen dargestellt und aufbereitet, sowie statistische Auswertungen präsentiert. Im letzten Abschnitt, der Diskussion, interpretieren die Autoren die von ihnen gesammelten Ergebnisse, ordnen diese in den Kontext anderer wissenschaftlicher Arbeiten ein und geben einen Ausblick auf zukünftige wissenschaftliche Untersuchungen innerhalb eines Themas oder einer Theorie. Im Gegensatz zur vorgegebenen Struktur empfehle ich jedoch, eine wissenschaftliche Studie in umgekehrter Reihenfolge zu lesen, vor allem als Laie. Durch das Lesen der Diskussion erhält man einen Eindruck über Interpretation und die Beurteilung der Autoren der eigenen Arbeit. Dieser Abschnitt ist im Optimalfall so verständlich geschrieben, dass man kein tiefergehendes Methodenwissen benötigt, um der Argumentation der Autoren zu folgen. Im nächsten Schritt wirft man einen Blick auf die Ergebnisse, vor allem die grafischen und deskriptiven Abbildungen wie Diagramme und Tabellen, und vergleicht diese mit den in der Diskussion getroffenen Aussagen. Fallen hier keine Ungereimtheiten auf, so reicht dies in der Regel, um die Validität der Studie zu beurteilen. Bleiben jedoch Unklarheiten bestehen, so wirft man außerdem noch einen Blick auf den Methodenabschnitt und versucht nachzuvollziehen, ob die Ergebnisse und die in der Diskussion vorgebrachten Interpretationen und Argumente im Einklang mit der methodischen Vorgehensweise sind. Hilfreich ist dies zum Beispiel bei Studien, in denen Befragungen von Probanden vorgenommen wurden. Im Methodenabschnitt muss beschrieben werden, welche Fragen zum Einsatz kamen und wie die Antworten der Probanden bewertet wurden. Werden jedoch in der Diskussion Behauptungen aufgestellt und Interpretationen durchgeführt, die sich nicht aus den gestellten Fragen schlussfolgern lassen, so ist die Validität der Studie mit großer Vorsicht zu beurteilen. Das Lesen, Verstehen und Beurteilen von wissenschaftlichen Arbeiten ist eine Fähigkeit, welche über Jahre hinweg erlernt und geschult werden muss. Dieser Wissens- und Erfahrungsschatz lässt sich nicht in einem 10- bis 20-minütigen Video unterbringen, und das ist auch nicht das Ziel dieses Videos. Ich möchte hier nur einen groben Überblick darüber geben, wie eine effektive Herangehensweise an den Inhalt wissenschaftlicher Publikationen aussehen kann. Das Wissen darüber, welche Schritte vorgenommen werden müssen, um eine adäquate Prüfung von Behauptungen durchzuführen, ist eine der Hauptsäulen des kritischen und wissenschaftlichen Denkens und entscheidend für eine freie Meinungsbildung und einen mündigen Bürger. Die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Originalstudien und das Wissen über die Zugriffsmöglichkeiten auf diese Arbeiten ist der Grundstein für das Selbststudium der wissenschaftlichen Methode und für die eigene Entwicklung der Fähigkeit zur kritischen Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Wenn ihr gerne mehr von diesen Anleitungen oder Tutorials sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren unter diesem Video wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Rand.